Aufgeführt wurde die Moritat Nacht mit Gästen, eine Schauergeschichte, wie sie einst die Moritaten-Sänger auf den Jahrmärkten mit ihren holzschnittartigen bunten Bildern illustrierten. Ein wilder Kaspar Rosenrot bricht ein ins Haus armer Leute und will alle mit seinem Messer totstechen. Er wird hingehalten mit der Erzählung von einer goldgefüllten Kiste, die am nahen Teich im Schilf verborgen liege. Der Vater soll sie herbeischaffen, während Kaspar Rosenrot Mutter und Kinder als Geiseln bei sich behält. Diese versuchen, sich bei Kaspar einzuschmeicheln, aber auch ihn umzubringen. Ein Mann klopft an, um vor einem Räuber zu warnen, der mit einer schweren Kiste ums Haus schleiche. Das kann nur der Vater sein. Es kommt zu einer bösen Messerstecherei und nur die Kinder bleiben am Leben. Ungerührt machen sie sich mit etwas Wegzehrung davon. Sie haben einen Angst- und Zauberspruch, den sie oft wiederholen. Und der lautet: Ene mene minkmank, pink-pank, ene mene eierweia, acke wacke weg. Kasperltheater, eine Moritat wie aus alter Zeit. Damals, im Jahr 1963, galt Peter Weiß als ein junger Autor, der große Aufmerksamkeit verdiente, und sie mit dem kleinen Stück Nacht mit Gästen, mit dem er nach eigener Aussage die Theaterform der Schaubude wiederzubeleben suchte, erneut fand. Doch ganz ohne eine Erinnerung an die literarische Situation Anfang der 60er Jahre und die Geschichte des Schriftstellers Peter Weiß ist das inzwischen nicht mehr ganz zu verstehen. Im Jahr 1960 war bei Suhrkamp als Tausenddruck in niedriger Auflage also, mit 7 Collagen des Autors die Prosa Der Schatten des Körpers des Kutschers von Peter Weiß erschienen. Und sie wurde zu einem literarischen Ereignis. Mit sehr viel geringerer Breitenwirkung zwar, als ein Jahr zuvor, 1959, die beiden großen Erstlinge, die Plechtrommel von Günter Grass und Mutmaßungen über Jakob von Uwe Jonsson, trat hier, so schien es, ein dritter, junger, unbekannter Autor hervor, der wiederum einen ganz eigenen neuen Ton anschlug. In der damals noch mit viel mehr Aufmerksamkeit und Erwartung als heute beobachteten literarischen Szene standen mit Grass, Jonsson und nun Peter Weiß alle Signale in der Richtung eines Generations-, ja Epochenwechsels. Es hatte da offenbar ein Umbruch stattgefunden, eine tiefgreifende Veränderung in der Wahrnehmung der Darstellung von individueller und gesellschaftlicher Wirklichkeit, die als konstitutiv erschien für alles, was nunmehr in der Literatur Zukunft versprach. Das sollte sich in den folgenden Jahren mit zahlreichen Arbeiten neuer Autoren bestätigen. Bei Peter Weiß, dem scheinbar jüngsten, tatsächlich mit Abstand ältesten in der Dreiergruppe, eröffnete der unverhoffte Beifall für Der Schatten des Körpers des Kutschers gleichsam alle Schleusen. Er entfaltete eine fast hektische Produktivität, deren Ergebnisse immer neu überraschten. Das hatte seine Voraussetzungen auch darin, dass Peter Weiß bereits einen längeren Weg als erfolgloser Maler, Prosaautor, Dramatiker und Filmemacher hinter sich hatte und nun alle seine Erfahrungen neu reflektierte und ausspielte. Uwe Jonsson war 1934 geboren, Günter Grass 1927, Peter Weiß aber bereits sehr viel früher, am 8. November 1916, vor nunmehr 80 Jahren. In Novaves bei Berlin war er zur Welt gekommen als Sohn einer gutbürgerlichen Familie. Sein Vater, jüdischer Herkunft, war Textilfabrikant. Ganz jung schon begann Peter Weiß zu malen und zu dichten. Hermann Hesse war sein frühes Idol. Doch Hitler und die Nazis sorgten für existenzbedrohende Störungen. Der 18-Jährige emigrierte mit den Eltern zunächst nach England, dann in die Tschechoslowakei, dann nach Schweden, wo er zunächst in der Fabrik des Vaters arbeitete. 1940 zeigte Peter Weiß seine Bilder auf einer Ausstellung in Stockholm. Lange konnte er sich nicht entscheiden, ob die Malerei oder die Literatur für ihn Priorität hatte. 1947 erscheint in schwedischer Sprache sein erstes Buch. Dramen und Prosaarbeiten in deutscher Sprache entstehen. Erst nach und nach wurde nach dem großen Erfolg der Prosa Der Schatten des Körpers des Kutschers bekannt, dass sie bereits 1952 geschrieben war und dass Peter Weiß es danach und nach vergeblichen Versuchen, sie in der Bundesrepublik zu publizieren, aufgegeben hatte, auf eine Existenz als Schriftsteller zu hoffen. Der Film trat in den Vordergrund. Im Jahr 1960 sah das dann plötzlich ganz anders aus und Peter Weiß warf sich geradezu in die Schreibarbeit, die ihn nunmehr in wenigen Jahren aus der Erfolglosigkeit bis in den Weltruhm führte. Die Moritat Nacht mit Gästen war eine charakteristische, wenn auch unauffällige Station in diesem noch immer erstaunlichen Vorgang, aus dem heraus gerade sie erst ganz verständlich wird. Zunächst aber vergewisserte Peter Weiß sich damals seiner eigenen Geschichte, stets mit einem manchmal surrealistisch forcierten Blick darauf, was die Ereignisse und Brüche in seiner Biografie für sein Selbstgefühl, seine Existenz als von der Zeitgeschichte extrem behinderter junger Künstler, sein Werk bedeuteten. 1961 erschien die lange Erzählung »Abschied von den Eltern«. 1962 der autobiografische Roman »Fluchtpunkt« sowie außer Essays, in denen Peter Weiß seine Möglichkeiten absteckte, eine Strindberg-Rede mit dem wegweisenden Titel »Gegen die Gesetze der Normalität«. 1963 erschien die Prosa »Das Gespräch der drei Gehenden« und im selben Jahr wurde die Moritat »Nacht mit Gästen« uraufgeführt, die kurz vorher bereits als Hörspiel produziert und gesendet worden war. Ein paar Monate später nur, am 29. April 1964, fand im Berliner Schillertheater statt die Uraufführung des Dramas »Die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats«, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn Dessart. Dies Ereignis, in dem unter dem Vorzeichen dumpf triumphierender Restauration individualistisch-fatalistische und revolutionäre Gesinnung konfrontiert waren, wurde erlebt als eine überlegene, die ganze Maschinerie des Theaters in Bewegung setzende Spiegelung des sich wandelnden Zeitgeistes. Und von diesem Tag an war Peter Weiß weltberühmt. Sein Marat-Dessart-Drama wurde aufgeführt auf den meisten Bühnen der Bundesrepublik, es wurde aufgeführt in der DDR, in der Sowjetunion, wie in den USA und in vielen anderen Ländern. Eine Zeit lang jedenfalls hat niemand daran gezweifelt, dass dieses Werk ein Höhepunkt sei in der dramatischen Weltliteratur des Jahrhunderts. Und es war offensichtlich, dass die Moritat Nacht mit Gästen ein Auftakt, eine ästhetisch pointierte Vorübung für das größere Drama und seinen Anspruch gewesen war, die Welt und ihren Zustand zu spiegeln in ihrer Gänze, Welttheater zu sein. Die 60er und auch die 70er Jahre dramatisch illuminierend hatte der Schriftsteller Peter Weiß, ein Schriftsteller deutscher Sprache, aus dem Exil heraus, dessen er sich bis zu seinem unerwarteten Tod 1982 in Stockholm bewusst blieb und in dem Gefühl, nie ein Deutscher gewesen zu sein, die Hochebene seiner öffentlichen Wirkung erreicht. Es gab weitere Höhepunkte. 1965 kam heraus das Auschwitz-Oratorium »Die Ermittlung«. Nach den Protokollen des Frankfurter Auschwitz-Prozesses geschrieben, aus dem Gefühl heraus, Auschwitz sei auch seine, des Autors Peter Weiß Ortschaft, weil auch er für Auschwitz bestimmt gewesen sei, und uraufgeführt gleichzeitig an 16 Bühnen der Bundesrepublik Westberlins und der DDR. Stücke mit unmissverständlichen politischen Stellungnahmen wie der Gesang vom lusitanischen Popanz und Vietnam-Diskurs entstanden. Und danach, ab 1972, die Arbeit an der Romantrilogie »Die Ästhetik des Widerstands«, deren letzter Band 1981 erschien. »Die Ästhetik des Widerstands« war und bleibt die emphatische, erschütternde Grabschrift für die Hoffnungen, die Peter Weiß ein paar Jahre lang in die Möglichkeit einer revolutionären Umwälzung der Menschheitsverhältnisse, in die menschheitsverändernde Macht des Sozialismus und Kommunismus gesetzt hatte. Doch sogar noch in diesem Werk ist spürbar die Auswirkung einer ästhetischen Grundhaltung, die Peter Weiß in seiner Prosa und in seinen Theaterstücken von verschiedenen Seiten her umkreist, in Frage gestellt und immer wieder bestätigt hatte, auf der Suche danach, wie er als Maler, Schriftsteller, auch Filmemacher die Wirklichkeit selbst packen und als sein Welttheater sinnfällig machen könnte. Auch in seiner bald wieder zerbrochenen Apotheose eines ideellen Kommunismus als seiner gültigen Wahrheit hat Peter Weiß nie den Anspruch aufgegeben, diese Wahrheit müsse in der individuellen, der gesellschaftlichen Wirklichkeit begründet und anschaulich sein. Gerade in der Ästhetik des Widerstands ist es ja dann die Realitätsprobe, ist es der verzweifelte Blick auf die immer neu sich fortsetzenden Schrecken der Geschichte, der alle Hoffnung austreibt. Ohne Verifizierung auch ästhetisch, ohne die vorurteilslose Prüfung durch den Widerstand, den die Ästhetik, die den Dingen selbst unmittelbar zugewandte Wahrnehmung, den Ideen und Idealen entgegenhält, haben die besten Ideen und Ideale keinen Bestand. Was sich für das Auschwitz-Oratorium wie die Ästhetik des Widerstands zwar nicht grundsätzlich, doch angesichts der Leiden so vieler Menschen, die zur Sprache kommen, fast verbietet, nämlich zu fragen nach den Möglichkeiten und dem Anspruch der Kunst, der Dimension künstlerischer Individualität und Souveränität, vor der alles Material werden kann und muss, das drängt sich für das Maradisat-Drama geradezu auf. Es hat seinerzeit heftige Kontroversen angesichts der Frage ausgelöst, ob und wie denn dies Drama sich zwischen dem revolutionären Willen zur Veränderung und fatalistischer Resignation angesichts des tatsächlichen Laufs der Welt entscheide. Es geht darin, nach den Worten des Autors selbst, um den Konflikt zwischen dem Gedanken an eine politische und soziale Umwälzung, wie ihn Jean-Paul Marat repräsentiert, und dem bis zum Äußersten geführten Individualismus des Marquis de Sade, der souveränen Weltsicht des Künstlers, der seine Einzelmenschlichkeit genießend und erleidend, ohne Selbsttäuschung und ohne Illusionen die Welt wahrnimmt, wie sie ist. Das alles freilich ist im Drama gespielt von Irren für Irre. Und zur Unterhaltung des Pflegepersonals und des Direktors der Irrenanstalt von Charenton, der für sich in Anspruch nimmt, im Interesse von Ruhe und Ordnung die ausgleichende, beruhigende Stimme der Vernunft sprechen zu lassen. Restauration und nichts anderes. Noch heute lässt man sich auf dieses Drama ein, wird packend spürbar, dass das erstaunliche Stimmengewirr nach der Uraufführung, das zum Welterfolg des Stückes deutlich beigetragen hat, auch deutlich machte, in welchem Ausmaß es da nicht nur um Emotionen, ideologische Verblendungen, fragwürdige Überzeugungen ging, sondern um unverrückbare Positionen im Blick auf die Menschheitsgeschichte. Im Jahr der Uraufführung befand sich Peter Weiß auf seinem persönlichen, unglücklich und ausweglos in den Schlusspassagen des dritten Teils der Ästhetik des Widerstands endenden Weg zum Sozialismus. Er hat 5 Fassungen des Marat de Sade-Dramas erarbeitet, von denen 2 als hektografierte Textbücher für die Theater, die 3., 4. und 5. im Druck vorgelegt worden sind. Grund war, dass er, der ausgegangen war, durchaus von den Gewissheiten und der Überlegenheit des großen Individualisten Marquis de Sade, immer stärker gepackt war von der revolutionären Position Marats und diese als die große Möglichkeit für die Menschen immer deutlicher herauszuarbeiten versuchte. Jedoch, so lässt sich hier ganz kurz folgern, die strukturierende Kraft des Sinnmusters Moritat war größer. Nirgends ein Ausweg oder ein Anzeichen für das Obsiegen der revolutionären Ideen. Wie die Geschichte es weiß, stirbt auch im Drama Jean-Paul Marat unter Messer der Charlotte Corday. In einer Analyse des Marat de Sade-Dramas und seiner Wirkung hat damals Jürgen Habermas auch dieses Stück ganz schlicht und direkt als Moritat bezeichnet. Er war nicht der Einzige, der es so begriff. Und in der Tat, die Hoffnungen erfüllen sich nicht. Sie gehen unter in den Turbulenzen der irren Welt, die seine Ästhetik, seine den realen Zuständen der Welt zugewandte Wahrnehmung gerade dem Künstler, dem rigorosen Individualisten, so drastisch zeigen. Auch der Kampf der Geister unterliegt dem Gesetz der Moritat. Es bleibt alles beim Kasperle-Theater. Und es ist deshalb durchaus richtig, durchaus kennzeichnend, an Peter Weiß, der in diesen Tagen 80 Jahre alt geworden wäre, mit der kleinen Moritat Nacht mit Gästen zu erinnern. Auch schon deshalb, weil für die Öffentlichkeit, für unser regressiv abgeschirmtes Zeitbewusstsein, die Lehren des Marat de Sade-Dramas, seine Demonstration des großen Widerspruchs, auch schon längst wieder zu viel sind. Von solch regressiv abgeschirmtem Zeitbewusstsein hat damals, Mitte der 60er Jahre, im Blick auf den Tumult um das Marat de Sade-Drama Jürgen Habermas ebenfalls geschrieben. Es gilt heute nur umso mehr. In einer Zeit, da sogar auch die Anstöße der Französischen Revolution zu Konsumgut entschärft sind, da die grotesken Realitäten von Krieg, Gewalt, Armut, Hunger bis an die Grenzen der reichen Welt herandrängen, um sich dann ohne Folgen für die Leute in leere Bilder aufzulösen. Vom Bankrott aller sozialistischen Ideen zu schweigen. Peter Weiß hat die Welt, wie sie ist, zu begreifen versucht, hat als Künstler herauszufinden versucht, wie es mit der Menschheit in Wahrheit steht. Schon früh hat ihn dieser Impuls immer wieder in die Nähe der Moritat gebracht. Seine Suche galt, wie er immer wieder und manchmal mit Pathos versichert hat, dem Wirklichen und der Wahrheit. Dem Maler zeigte sich, was er dabei als Künstler erreichen konnte, früh schon in Bildern vom Jahrmarkt mit seinen Moritaten-Sängern, dem Schwung der Karussells, den Zauberkünstlern, dem Kasperletheater. Dem Prosaschriftsteller enthüllte es sich in seiner Poetik der schmucklosen, direkten Wahrnehmung. Und der Dramatiker erkannte es in der Vorstellung der Schaubude, die ihn zum Knittelvers lockte und in rabiate, sinnlose, simple Aktionen. Kaspar auf der winzigen Bühne, den Knüppel unterm Arm, und wenn der Polizist erschien, bekam er gleich einen Hieb über den Kopf. Brüllendes Gelächter. So hat Peter Weiß notiert im Blick auf das elementare, dramatische Geschehen. Und im Programmheft zur Uraufführung der Moritat Nacht mit Gästen hat er zur Rechtfertigung dieses Spiels noch Folgendes in Erinnerung gebracht. Es gab keine Intrigen und es wurden keine Seelen geschildert. Die Probleme wurden mit Ohrfeigen und Messerstichen gelöst. Es ging Schlag auf Schlag mit hinausgeschrienen Witzen und Knittelreimen. Jeder war ein Typ, leicht zu erkennen, mit greller Maske und großen Gebärden. Alle hintergingen alle. Alle waren Possen und Zoten ausgesetzt. Niemand wurde ernst genommen. Und sie waren alle unsterblich. Sie waren alle nur krachendes Holz und standen gleich wieder auf und grinsten mit ihren geschnitzten Gesichtern. Das Kasperletheater stand auf dem Jahrmarkt. Die Moritat Nacht mit Gästen sei, wie schon erwähnt, der erste Versuch, die Theaterform der Schaubude wiederzubeleben. So ist nun einmal die Welt. Sind auch die Jahrhundertideen, die Ideologien, die tiefen Überzeugungen tatsächlich gebunden an dieses Muster? Peter Weiß war sich dessen sicher und er hat sich mit all seiner Kraft gegen solche Gewissheit gesträubt. Dieser Widerspruch gibt seinem Werk, das unverständlicherweise derzeit fast vergessen zu sein scheint, seinen Rang. Nacht mit Gästen also. Keine Intrigen, keine Psychologie, sondern der unvergängliche, nackte und böse Gang der Dinge in kindlich naiven, scheinbar idyllischen Bildern, in denen alles lauert, was der Lauf der Welt zu bieten hat. Schläge, Betrug, Gewalt, Mord und Totschlag. Wir haben ihn nie gesehen. Er macht ganz leise die Türe auf und kommt herein auf Zehen. Kann das der Peter Kruse sein, der so spät noch kommt herein, stumm dasteht mit seinem Bart und mit seinen Augen starrt? Ist das der Peter Kruse mit der roten Bluse? Ich bin der Kasper Rosenrot. Mit meinem Messer steche ich euch tot. Husch, flusch, Pustekuchen, kommt der Kasper euch besuchen. Ach, lieber Kasper Rosenrot, lass uns am Leben, mach uns nicht tot. Da steht er jetzt in unserem Haus, die Tür hat er geschlossen. Und bald ist es mit uns wohl aus und unser Blut geflossen. Komm, lieber Kasper Rosenrot, und teil mit uns das Abendbrot. Das Abendbrot, das mag ich nicht, ich esse selbst viel besser. Esst ihr es auf dort unterm Licht, ich schärf dieweil mein Messer. Ach, komm zu uns und bleib bei uns. Du kannst hier bei uns leben. Mit deinem Kommen freust du uns. Wir wollen dir alles geben. Macht euch nur keine Sorgen, was ihr habt, habe ich auch. Ganz weit bin ich schon morgen mit allem, was ich brauche. Wie können wir denn essen hier, wenn er dort steht an unserer Tür? Der Fisch, das Bier uns gar nicht schmeckt, wenn gleich sein Messer in uns steckt. Schliff, schliff, schleif, das Messer ist hart, die Haut ist weich. Ach, lieber Kaspar, bleib doch hier. Alles, was wir haben, geben wir dir. Wenn wir tot sind, können wir dir nicht sagen, was wir alles haben. Was habt ihr denn, ihr Lieben? Außer dem Huhn und den Ziegen. Wir haben keinen Kaffee, wir haben keinen Schwamm, wir haben keine Seife, doch eine rosa Schleife. Wir haben eine Schüssel, wir haben einen Schlüssel, wir haben ein paar Betten und darauf ein paar Decken. Wir haben vier Stühle und einen Tisch, darauf etwas Bier und einen Fisch. Ach, wir sind arme Leute. Du machst hier keine Beute. Was lügt ihr da? Ich werd's euch zeigen. Mit dem Messer bringe ich euch zum Schweigen. Ach, lieber, guter Herr Rosenrot, wir leben hier in großer Not. Wir geben's schon auf, wenn ich nicht wüsste von einer goldgefüllten Kiste. Und wo ist diese Kiste hin mit dem besagten Gold darin? Sie liegt am Teich im Schilfe. Ihr findet sie nicht ohne Hilfe. Schliff, schliff, schleif. Das Messer ist hart, die Haut ist weich. Zuerst deine Kinder, dann deine Frau nehme ich mir her, du weißt's genau. Ach, lieber Kaspar, wie könnte ich denn lügen? Wie könnte ich so dumm sein, euch zu betrügen, wenn ich so ganz in meiner Nähe euer scharfes Messer sehe? So schicke deine Kinder aus, dass sie die Kiste schaffen ins Haus. Ach, lieber Kaspar, ach. Dafür sind die Kinder viel zu schwach. Diese Kiste, kann ich euch sagen, können kaum zwei Männer tragen. Ist die Kiste wirklich so schwer? Und wo habt ihr denn die Kiste her? Soldaten ließen das große Stück einmal auf der Flucht zurück. Warum habt ihr die Kiste denn versteckt? Und euren Tisch so ärmlich gedeckt? Eigentlich seid ihr doch sehr reich mit solch einer Kiste im Teich. Ach, lieber Gast auf unserer Diele, die Zeiten sind schlecht. Räuber gibt's viele. Fast jeden Tag kommt einer vorbei und nimmt dem Huhn das einzige Ei und lässt den unreifen Apfel kaum hängen an dem Apfelbaum und nimmt die harte Beere auch von unserem dürren Himbeerstrauch und gräbt die Kartoffel aus der Erd und reitet weiter auf seinem Pferd. Ach, wenn ich daran denke, wenn er noch Gold hier finde und Silber und Ringe und eine Krone. Glaubt ihr, dass er uns verschone? Ich sehe, du bist ein kluger Mann und packst die Sache tüchtig an. Du wirst doch genug Kräfte haben, die Kiste allein hierher zu tragen. Dieweil bleibe ich bei deinem Weib und setze ihr das Messer auf den Leib. Wo bleibt der Peter Kruse mit der roten Bluse? Mit der Bluse feuerrot hilft er den Armen in der Not. Schwusch, Brustruhm! Nach Peter Kruse könnt ihr lange suchen. Der hat mich kaum gerochen, da hat er sich schon verkrochen. Sieht ihr mein Messer blitzen, lässt euch alle sitzen. Den Peter Kruse, den gebt nur auf, der ist schneller als der Hase in seinem Lauf. Kommt mit mir, lieber starker Herr, denn ich bin schwach und die Kiste ist schwer. Halt's Maul! Bind deiner Frau die Hände. Meine Geduld ist jetzt bald zu Ende. Mach schnell, ich habe keine Zeit. Mein Weg ist in dieser Nacht noch weit und binde sie fest, das rate ich dir. Sonst lebt sie nicht mehr lange hier und macht dich dann gleich auf die Socken. Glaubst du, es macht mir Spaß, hier zu hocken? Und wenn ich euch nur sagen kann, dass ich sie nicht allein tragen kann? Jetzt zähle ich bis 10, dann will ich die Frau gefesselt sehen. Eins. Es geht ein Plumpsack 2, in unserem Kreis herum. 3. 3 mal 3 ist 9. 4. Ihr wisst ja, wie ich es meine. 5. Es geht ein Plumpsack 6, in unserem Kreis herum. 7. 3 mal 3 ist 9. 8. Und 1 dazu ist 10. 9. Bringt euch nicht um. 10. Der Plumpsack geht rum. Streck mir mal die Hände hin. Sitzen Sie auch fest in den Fesseln drin? Jetzt mal schütteln, lasst mich mal rütteln. Und jetzt aber raus und die Kiste ins Haus. Und wenn er sie nicht heben kann, was wird aus unserem Leben dann? Schliff, schliff, schleif. Das Messer ist hart, die Haut ist weich. Bis 50 zähle ich hier im Stillen. Und hat er dann nicht erfüllt meinen Willen, dann liegt ihr hier alle in eurem Blut. Und du da draußen, sei auf der Hut. Du kannst nicht verschwinden. Ich werde dich finden. In allen Verstecken werde ich dich entdecken. Du hast nicht zu wählen. Jetzt fange ich an zu zählen. Ach, Vater, Vater, lass uns nicht allein mit diesem Mann im Lampenschein. Seid still, Kinder, habt Geduld. Es ist doch nicht meine Schuld. Seid freundlich zu unserem Gast, bedient ihn, fallt ihm nicht zur Last. Ach, Vater, Vater, lass uns nicht allein mit diesem Mann im Lampenschein. Seid still, Kinder, ihr habt doch vernommen, euer guter Vater wird wiederkommen. Mit der großen Kiste kommt er herbei, denn Kräfte hat er jetzt für zwei. Ihr wisst doch, die große Kiste voll Gold, die wir einmal durchs Schilf in den Teich gerollt. Ja, wer davon wüsste, von unserer großen Kiste, wer davon wüsste, pickpack mit allem Gold und Kinder und mit der Krone einer Feier an der Backe weg. Ihr hätte unsere Kiste längst mit dem Gerüste, jene Mähne rausgezogen aus dem Teich und hoch nach oben. Unsere Kiste pickpack mit allem Gold und pickpack. Habt ihr denn die Kiste gesehen? So war es? So war es, war es. Kinder, stört unseren Gast nicht beim Zählen. Sonst weiß er nicht, welche Zahl zu wählen und könnte leicht die Rechnung verfehlen. Ach, wie mir die Hände schwelen. Lieber Gast mit dem Messer, wäre es nicht angenehmer und besser, Sie würden das Messer aus den Händen nehmen und sich hier auf den Stuhl bequemen? Sicher sind Sie müde nach langen Wegen und lassen sich gern von uns pflegen. Kinder, ihr dürft unseren Gast nicht verwirren. Er könnte sich sonst beim Zählen irren. Ach, wie mir die Adern schwirren. Mutter, Mutter, warum ist der Gast so stumm? Und warum sieht er sich immer nach der Türe um? Glaubt er, dass sie das Haus schon umzingeln und gleich mit ihren Sensen klingeln? Kinder, lasst den Gast zufrieden. Hier kommt niemand. Wir leben ganz abgeschieden. Ach, wie mir die Hände sieden. Mutter, warum lässt er die Augen so rollen? Warum ist sein Gesicht so verquollen? Warum ist seine Nase so rot? Warum sind seine Stiefel voll Kot? Kinder, das kann ich euch nicht sagen. Sicher hat er viel zu klagen. Sicher ist er einsam und allein und möchte lieber zu Haus bei seiner Familie sein. Armer Kaspar Rosenrot, vielleicht ist seine Familie tot. Vielleicht hat er kein Heim, kein Haus und hält es draußen nicht mehr aus. Kinder, ihr müsst schweigen. Wenn der Gast will, kann er ja bleiben. Es gehört ihm ja alles hier. Die Stühle, der Tisch, der Fisch und das Bier. Es gehören ihm die Betten, es gehören ihm die Decken, es gehört ihm die Schüssel, es gehört ihm der Schlüssel. Wir gehören ihm ganz, auch ohne Seife. Und es gehört ihm sogar die rosa Schleife. Ach Mutter, was macht ihr für Augen? Glaubst du denn, dass wir ihm taugen? Ach Kinder, vielleicht nimmt er mit uns vorlieb, jetzt, wo der Vater im Teiche blieb. Ich fürchte, er konnte die Kiste nicht heben und sie zog ihn nach unten und nahm ihm das Leben. Ach Friedrich mein, musst du im Sumpf unterm Schilf sein und nie mehr werden wir dich finden, weil im Regen deine Spuren verschwinden. Und vergessen habe ich die Stelle, wo wir einmal in der Helle aus dem Karren die Kiste lenkten und im lehmigen Wasser versenkten. Ach, Friedrich, allein mit dem Fremden lässt du mich. Lieber Vater Rosenrot, komm und teil unser Abendbrot. Komm und kleide unser Gast, selbst wenn du keinen Hunger hast. Iss von dem Fisch und trink von dem Bier. Sei unser Vater und bleibe hier. Ach, lieber Kaspar, sieh mich an. Teile mein Bett und sei mein Mann. Ihr habt mich belogen! Ihr habt mich betrogen! Der Mann hat sich nicht ins Wasser, sondern ins Weite verzogen! Er holt keine Kiste aus dem Schilfe! Er holt sich die Nachbarn her zur Hilfe! Aber das werdet ihr mir büßen! In eurem Blut werdet ihr liegen! Zu meinen Füßen! Ach, lieber Kaspar Rosenrot, lass dein Herz erweichen! Was nützen wir dir schon, wenn tot? Dienen können wir dir nicht als Leichen! Im Karren werden wir dich schieben und ziehen! Du kannst uns sein, wir werden nicht fliehen! Wir werden für dich betteln und den Schirm über dich halten, dich umwickeln mit Decken, dass sie die Füße nicht erkalten. So hast du zur Hilfe einen ganzen Haufen. Das ist besser, als allein rumzulaufen. Und auf den Wegen zu gehen, ist jetzt nicht leicht. Die sind vom Unwetter aufgeweicht. Ach, lieber Kaspar, hör uns zu. Bei uns hast du Frieden, bei uns hast du Ruhe. Das könnte euch so passen, dass sie kommen und mich hier fassen. Ich bin nicht so dumm, erst schlage ich euch um. Ach, Kaspar, dem Friedrich, dem kannst du trauen und auf sein Wort, auf das kannst du bauen. Nur reichten seine Kräfte nicht aus. Und jetzt bist du der Herr im Haus. Still. Ich höre draußen Schritte. Schnell allesamt in die Mitte. Hierher, neben die Mutter und euch nicht rühren, sonst werdet ihr mein Messer spüren. Wo ist der Schlüssel? Er liegt in der Schüssel. Und wo habt ihr die Schüssel stehen? Habt sie doch eben noch gesehen? Sie stand in der Eier-Eier-Eck. Jetzt ist sie ab und backe weg. Wer mit dem Schlüssel, mit oder ohne Schüssel? Ich rate euch, euch nicht zu regen und keinen Laut von euch zu geben. Ich stelle mich hier vor euch hin. Und wenn ihr wollt, ist mein Messer in euch drin. Das Wort, und ich tue es gleich. Das Messer ist hart, die Haut ist weich. Wer ist dort? Wer kommt da so spät? Ich wollte nur sehen, wie es euch geht. Wer bist du? Uns geht es gut. Wir leiden keine Not und Räuber schlagen wir tot. Habt ihr auch die Tür gut verschlossen? Glaubst du, wir sind so dumm und lassen sie offen? Dann geh ich wieder. Gute Nacht und sei vor den Räubern auf der Wacht. Ja, geh du nur, wie du auch heißt und was du auch von Räubern weißt. Viel kann's nicht sein, du armer Tropf, ohne was in deinem Kopf. Ich muss mir die Sache mal überlegen. Vielleicht komme ich doch eurem Anerbieten entgegen und könnte euch noch eine Weile verschonen und bis auf Weiteres bei euch wohnen. Ach, lieber Kaspar, alles werden wir für dich tun. Leg dich hier hin, um dich auszuruhen. Wir werden dir die Stiefel abziehen und putzen und die Kartoffeln vom Vater kannst du benutzen. Und deine schweren Kleider zieh aus. Ist doch eine Schlafdecke vom Vater im Haus. Aus weiche Kissen legt er den Kopf und um das Bett stellen wir dir den Topf. Ach, lieber Kaspar Rosenrot, hier bei uns leidest du nie mehr Not. Und gleich werde ich im Herd das Feuer schüren. Könnte ich nur meine Hände rühren, ganz abgestorben sind sie mir in diesen engen Fesseln hier. Dann werde ich euch zeigen, wie ich sie in der Mitte zerschneide mit einem einzigen Schnitt. So, und jetzt denkt daran, was dieses Messer alles kann. Ja, wir denken dran, wie er das Messer schwenken kann. Er ist unser Herr und Meister und wir sitzen hier im Kleister. Wir müssen tun, was er verlangt, weil uns vor seinem Messer bangt. Es fehlt ein Plumpsack in unserem Kreis herum. 3 mal 3 ist 9, ihr wisst ja, wie ich's meine. 3 mal 3 ist 9 und 1 dazu ist 10. Jetzt bleibt der Plumpsack stehen. Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft die Jacke hinter sich. Jetzt hält er uns die Stiefel hin, mit seinen dicken Beinen drin. Jetzt wirft er seine Mütze ab. Huh, was für muschiges Haar er hat. Jetzt streicht er sich durch seinen Bart. Er kracht und knirscht wie Draht so hart. Die rote Nase schneuzt er sich. Wie ein Gewitter, fürchterlich. Wenn ihr ihn ohne Stiefel seht, er wie in schwarzen Strümpfen steht. Sind aber keine Strümpfe, ist nur gegangen durch Sümpfe. Und was wir sehen, sind seine Zehen. Die Hose ziehen wir ihm aus und die bleibt stehen wie ein Haus. Sein Hemd stellen wir daneben, gemeinsam hier ins Bett hinheben. Die Schlafjacke ziehen wir ihm an. Da liegt er, unser guter Mann. Da liegt er bleich, da liegt er fett. Der Plumpsack liegt in unserem Bett. Wo hat er denn sein Messer hin? Er hat's in seinen Händen drin. Schläft er denn schon? Der liebe Mann? Fühl doch mal seine Hände an. Die Hände hält er fest geballt, um sein Messer hart und kalt. Und wenn ich ihn mal blase auf die rote Nase? Und wenn ich ihn mal ans Ohr tupfe? Und wenn ich ihn mal am Bart zupfe? Und wenn ich ihn mal am Haar rupfe? Und wenn ich ihn mal am Arm zwicke? Und wenn ich ihn mal auf die Stirn picke? Er liegt ganz still und regt sich nicht. Tief in der Matratze mit seinem Gewicht. Wir holen die rosa Schleife und binden sie ihm um. 3 mal 3 ist 9, du weißt ja, wie ich's meine. Schnell die rosa Schleife um seinen Hals herum. Er liegt auf seinem Rücken. Wir wollen ihn schmücken. Die rosa Schleife binden wir um seinen Hals zu seiner Zier. Haha! Ich weiß schon, was ihr wollt. Sofort ins andere Bett euch trollt und keinen Mucks mehr von eurer Seite, sonst werfe ich euch ins Feuer wie Scheite. Ach, Kasper, Sie rennen zu unserem Bett so schnell wie ihr können. Und zieht euch die Decke über den Kopf, sodass ich sehe weder Schopf noch Zopf. Und du, Frau, kommst jetzt zu mir her und machst die Matratzen noch doppelt so schwer. Komm, jetzt blas die Lampe aus, damit es dunkel wird im Haus. Komm zu mir und halt mich warm. Mit solch einem Messer im Arm? Leg doch das Messer an die Wand. Das Messer lasse ich nicht aus der Hand. Ich kann dich doch nicht wärmen mit deinem Messer in den Gedärmen. Du tust, was ich sage und bist still. Ich halte das Messer, wie ich es will. Kommt denn da wieder in der Nacht und klopft, dass man aus dem Schlaf aufwacht? Verzeiht, dass ich euch noch einmal störe, aber ein Räuber geht um, wie ich höre. Nicht, dass ich es mit Bestimmtheit wüsste, aber man sagt, er schleppt eine große Kiste. Es heißt auch, er sei ein riesiger Mann, der ein Pferd mit einem Arm heben kann. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, doch man sagt, er sollte hier ums Haus rumgehen. Der Himmel ist trübe, man sieht keine Sterne. Wenn ihr Hilfe wollt, bleibe ich gerne. Wer kann denn das sein? Ach, tritt doch ein! Schweig still, wenn du dich rührst, das Messer du im Bauch spürst. Da könnt ihr wohl nichts dafür, hier zu schlafen bei offener Tür, wenn es draußen wimmelt von Strolchen mit Schießeisen, Schlagringen und Dolchen. Willst du dich gleich hinausscheren? Ich kann mich gegen die Kerls schon wehren. Wer hat dich denn gebeten, in unser Haus einzutreten? Verzeiht mir, aber ich hörte genau die Stimme da von eurer Frau. Nein, nein, ihr habt euch geirrt. Es war wohl der Wind, der draußen schwirrt. Es schwirrt kein Wind. Die Luft ist still. Kein Zischen, kein Säuseln in Ritz und Rill. Jetzt habe ich genug von deinem Gerede. Hinaus mit dir und geh deiner Wege. Da draußen ist mir's nicht geheuer. Da schleicht sich einer ums Gemäuer. Ich höre ihn zwischen den Bäumen schnaufen. Da kriecht durch den Nebel ein riesiger Haufen. Verschließ die Tür, verriegelt sie gut. Wir brauchen jetzt unseren ganzen Mut. Die Tür geht nicht zu schließen. Ene, mene, mink. Hier zu unseren Füßen, ene, mene, mank. Eine Schüssel leer und lang, bink, bank, bink, bank. Hier in dieser Schüssel lagert mal ein Schlüssel. Der gehört zu unserer Tür. Doch jetzt ist er nicht mehr hier. Ene, mene, Eierweihe, Acke, Wacke, weg. Ich habe mein Messer schon bereit. Ich fürchte, er ist nicht mehr weit. Ich bleib hier stehen, an dieser Stelle, und steche ihn nieder auf der Schwelle. Nein, nein! Kein Schreien. Du weißt, warum, ich dreh's noch um. Wer ist denn dieser andere Mann hier in unserem Zimmer? Dass man ihn nicht sehen kann, das ist noch viel schlimmer. Hat er eine rote Bluse, dann ist es wieder große. Dreh dich um, wir kennen dich nicht. Bist du's oder bist du's nicht? Still da drüben in den Betten. Kriecht zurück in eure Decken. Still. Sonst ist es mit euch aus. Er steht schon draußen vor dem Haus. Jetzt setzt er die Kiste ab. Und jetzt kommt er in sein Grab. Oh, oh nein. Nicht so. Nicht so. Oh, Friedrich! Wenn's Gold ist, ist's mein. Ich stach ihm das Messer rein. Das Gold gehört mir. Ich wohne hier. Bleib du in deinem zerpulten Bett. Ich ziehe mit der Kiste weg. Das könnte ja so passen, meinen Besitz anzufassen. Du bringst mich zum Lachen, du Dreikäs, mit deiner Bettjacke überm nackten Gesäß. Pass auf, ich trete dir in den Hintern, dass du im Mist kaufen kannst überwintern. Deine großen Worte hast du bald verloren, wenn ich dir die Schnauze aufschneide zu den Ohren. Haha, wer will dir vom Schneiden? Komm her, so bring ich dich zum Schweigen. Haha, komm selbst dran, wenn du's wagst, wenn du mein Messer schmecken magst. Haha, zeig mir mal dein Messer. Ha, das ich habe ist viel besser. Haha, komm her nur, ich schlag dich krumm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Und schnell. Während sie sich totschlagen über den Leichen, können wir uns wegschleichen. Kommt leise. Seid auf der Hut, dass ihr nicht ausrutscht auf dem Blut. Kommt und haltet meine Hand. Hier geht zur Tür. Hier ist die Wand. Kommt schnell. Hier ist die Schwelle. Draußen ist es bald helle. Vorsichtig. Da liegt er im Dreck. Steige leise über ihn weg. Hier steht die Kiste. Sie ist nicht verschlossen. Heb den Deckel. Gleich haben wir ihn offen. Brauchten schon was aus diesem Haufen. Dort, wo wir jetzt hinlaufen. Steckt die Hände tief hinein. Steckt's euch in die Taschen ein. Es klirrt gar nicht. Es klingt ganz erdig und stumpf. Ist das wirklich das Gold aus dem Sumpf? Es kann kein Gold sein. Es ist zu leicht. Sind das nicht trockene Rüben vielleicht? Ja, es sind Rüben. Es ist die Futterkiste vom Stall drüben. Nimm dir ein paar. Wir können dran nagen. Jetzt, wo wir solch einen langen Weg vor uns haben. Aus Anlass des 80. Geburtstages von Peter Weiß brachten wir heute das Hörspiel Nacht mit Gästen mit einem einführenden Essay von Heinrich Vormweg. Die Rollen und ihre Sprecher waren Mann Franz Kutschera, Frau Elsa Hackenberg, Kinder Katja Scholz, Monika Rüff-Debusmann und Gudrun Gehwecke-Vogt. Gast Balduin Baas, Warner Paul Dettel. Regie Peter Schulze-Rohr. Das war eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks zusammen mit Radio Bremen aus dem Jahr 1963.